Alle Vögel sind schon da, alle Vögel, alle. Welch ein Singen, Musizieren, Pfeifen, Zwitschern, Tirilieren. Frühling will nun einmarschieren, kommt mit Sang und Schalle. Frühling will nun einmarschieren, kommt mit Sang und Schalle. Wie sie alle lustig sind, flink und froh sich regen. Amsel, Drossel, Fink und Star und die ganze Vogelschar wünschet dir ein frohes Jahr, lauter Heil und Segen. Und die ganze Vogelschar wünschet dir ein frohes Jahr, lauter Heil und Segen. Was sie uns verkündet nun, nehmen wir zu Herzen. Wir auch wollen lustig sein, lustig wie die Vögelein. Hier und dort fällt aus, fällt ein, singen, springen, scherzen. Lustig wie die Vögelein, hier und dort fällt aus, fällt ein, singen, springen, scherzen. Alle Vögel sind schon da, alle Vögel, alle. Welch ein Singen, Musizieren, Pfeifen, Zwitschern, Tirilieren. Frühling will nun einmarschieren, kommt mit Sang und Schalle. Frühling will nun einmarschieren, kommt mit Sang und Schalle. Alle Vögel sind schon da, alle Vögel, alle. Welch ein Singen, Musizieren, Pfeifen, Zwitschern, Tirilieren. Frühling will nun einmarschieren, kommt mit Sang und Schalle. Frühling will nun einmarschieren, kommt mit Sang und Schalle. Frühling will nun einmarschieren, kommt mit Sang und Schalle.